Herzlich willkommen im voll elektronischen Kuschelshow zum Anfassen. Mein Name ist Eddie, the New Spell Marketer Losch. Warum sind wir heute auf dem Blog? Was bietet Ihnen dieser Blog? Warum sind wir alle da?